1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer heute Begriffe vorkommen sollen, wie zum Beispiel CO Pop, das Festival steht vor der Tür. Dazu mal ein paar Sätze im Laufe der heutigen Show. Dann habe ich ein Album ausgegraben, das Anfang des Jahres erschien. Ausgegraben ist nicht ganz richtig. Ich habe es erst vor ein paar Tagen in die Hände bekommen. Muss es aber dringend spielen. Es geht um das 2011-Werk der amerikanischen Band Dirt Bombs. Dann Musik Bon Iver. Ich will hier nicht alles vorlesen. Und dann habe ich gestern Abend in Düsseldorf eine sehr interessante Band gesehen. Einige von euch werden die vielleicht auch schon kennen. Die Düsseldorfer Band Stabil Elite, von der ich heute auch Musik spielen möchte. Es geht los mit einem Mann aus Australien, aus Perth. Er nennt sich Taku. Und Hey Kids ist der Opener des heutigen Abends und gleichzeitig auch Opener einer Compilation, die ich hier nun schon einige Weile spiele. Sie stammt vom britischen Brownswood Label, eine Label-Compilation Brownswood Electric, zweite Folge, also 2. Und das Ganze beginnt mit Taku aus Australien und seinem Titel Hey Kids. Hey! SR4, nicht zum ersten Mal driftet Scream von seinem Dubstep-Planeten hin in die Urzeit der Jungle-Musik. Heads Off heißt dieser Track und vor wem er seinen Hut lüftet. Ich glaube, das war ganz gut zu hören. Ansonsten machen wir es gleich auch nochmal richtig klar. Scream, Heads Off, hier kommen die D-Minds mit dem Titel Visions. We'll be right back. at the gates at 8. Leave now, don't be late. She said one day she'd walk away, 'cause I was always late. Thought things were okay, didn't care though anyway. Say sorry babe, I had to meet a mate, tempting fate. We first met through a shared view, she loved me and I did too. It's now 7:50, getting ready, better be nifty. Do my hair quickly, step out, it's cloudy. Mate bells me to borrow money, I got two Henrys and a dealer to pay. Call up on geezers to rid these green trees of my reeking jeans. Got a you think I care, air out glaring geezer stairs. I'm here and I'm there, couldn't see past the end of my beer. What was getting near, or the silence after the cheers? The gates, don't be late. But pretty soon the day came for change, and I was glad she never walked away. So I'm choosing what to wear, doing my hair with an hour to spare. When my life went pear, she'd been there with a fixed stare. Big wheel climbed to the top, geezer stairs bounced off. Standing at the top of this huge mountain, smiling and shouting, spring flowers sprouting. Not one inch of doubt in my mind as I reached the gates. Came round the corner at a rate, risked her love, but I was gonna set things straight. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Okay. I waited for a while, listening to a voicemail, mind set sail. Then the facts turned me pale, wind, rain and hail. My fears unveiled for my fair female. She'd walked away, too little too late. I step up the pace, walk past the gates, rain runs over my face. Spirit falls from grace. I purchase a hazy escape at the alcohol place in the chase. Sat down, got a fat frown. Weeping and drowning my senses, for this love game's expensive. I walk in a trance, got a wounded soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance. Now nothing holds significance, and nothing holds relevance, 'cause the only thing I can see is her elegance. Live 4. Wir hören hier Mike Skinner alias The Streets, und wenn ich eben diese Andeutung bei Scream gemacht habe, nehme ich zumindest an, dass sein Titel Heads Off, also Hut ab vor, zumindest teilweise in Richtung Mike Skinner geht, der 5 Alben gemacht hat, prägend teilweise insbesondere sein erstes Original Pirate Material, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Und damit einer erstaunlichen Konsequenz und für viele verblüffend erklärt, er wolle nicht mehr, habe keine Lust mehr und sich nun verstärkt Schauspiel- und Filmambitionen zuwenden will. The Streets. Davor haben wir das Duo Die Mainz gehört mit dem Titel Visions. Das ist einer von insgesamt 4 Titeln, die sich auf einer Festival Drum and Bass betitelten EP befinden, die das Hospital Label jetzt veröffentlicht hat. Da eine Reihe von DJs dieses Labels eben auf zahlreichen Festivals erscheinen werden. Dazu gewissermaßen diese EP mit einem weiteren fantastischen Track, unter anderem des Brasilianers SPY. I know, next move is up to me now. I know. I know, next move is up to me now. I know. I know, next move is up to me now. I know, next move is up to me now. I know, next move is up to me now. Next move is up to me now. I know. Das ist die London Crew LV mit ihrem Debütalbum Roots. Ein wunderschöner Melting Pot ist das aus Dubstep, Funky, Two-Step, Chicago Juke und auch Grime-Einflüssen. Hier ist ein Titel aus diesem Roots-Album von LV.

1 Live 4. Einige, sind Sie fertig, Madame? Ja. Einige vielleicht leicht verblüffende, verwirrende Verzerrungen, Geräusche seid ihr ja hier um diese Zeit, an diesem Tag, am späten Abend gelegentlich gewöhnt. Deshalb kriege ich hier keine roten Ohren, weil ich gerade diesen Titel gespielt habe. Ich hätte noch viel härter zuschlagen können. Bei dieser Frau, die ich wirklich bewundere. Sie kommt aus Korea. Ich habe sie auch schon mal gespielt mit einem Titel, den es in verschiedenen sehr organisch-harmonischen tanzbaren Nudimixen eigentlich gab. Jetzt kommen wir zu ihrem Debütalbum. Die gute Frau heißt Nakion, kommt wie gesagt gebürtig aus Korea, hat sich nach Europa durchgeschlagen, schon vor einer Reihe von Jahren, sich zunächst als Malerin hier betätigt, auch auf einigen Ausstellungen, unter anderem in Paris, bis sie ihre Liebe zur Musik entdeckt hat und mit schmalem Equipment nun einer Form von Elektro nachgeht, die sehr do-it-yourself-mäßig kommt. Also mit ureigenen Ideen, mit weitestgehendem Ignorieren musikalischer Gesetze entsteht mit O.A. ein Album, das viele Kurven hat in den Tracks, vor Lärm und vor Verzerrungen nicht Halt macht, auch schon mal Anflüge in Richtung Industrial, was ja im Grunde dann auch nahe liegt und was zum Ende hin im gerade gehörten Titel XXX so etwas wie den Frieden findet, der mich auf Anhieb so beeindruckt hat, dass ich zunächst einmal diesen Titel von der jungen Koreanerin Nakion spiele. Davor bin ich nochmal in Richtung Mellow Drum and Bass zurückgeschritten mit einem Titel aus einer wirklich wunderschönen Zwölfer von Joe Syntax. Die heißt Signal Drop und ist auf einem nordenglischen Label erschienen, das mich seit 2 Jahren jetzt hier wirklich beeindruckt und fasziniert. Mad School heißt dieses Label, auf dem Joe Syntax seine Signal Drop EP veröffentlicht hat. Jetzt möchte ich zu einem Hamburger Duo kommen, dessen neues, insgesamt zweites Album mich überrascht. Und zwar absolut positiv. Ich habe zuletzt immer mal mit einigen Leuten telefoniert und dann auch so beiläufig fallen lassen. Ich bin erstaunt, was Digitalism da auf ihrem neuen Album anstellen. I Love You Dude heißt es. Ich habe die beiden zwar vor einigen Jahren, als sie wirklich markige Tracks noch auf dem Cuisine-Label aus Frankreich veröffentlichten, immer mal gespielt, aber ein Großteil ihrer Sachen war mir hinsichtlich der Elektrobeats dann für den Sonntagabend doch ein bisschen zu mächtig und einfach zu sehr auf die Tube gedrückt, will ich ganz ehrlich sagen. Das hier ist jetzt kein Album für Softies, aber es offenbart einen erstaunlichen Umgang mit Pop-Melodien, die Digitalism fantastisch beherrschen, mit unterschiedlichen Ansätzen, Ideen. Es gibt Tracks mit weit gespannten Melodiebögen, die mich von Weitem zumindest so ein bisschen an alte Kraftwerktitel erinnern. Es gibt lupenreine New-Wave-Tracks, die man nicht als New-Rave oder sowas umdichten muss. Und da bin ich bei einem Track, den ich hier zunächst mal gerne spielen würde, der heißt Forrest Gump. Und featured, entstanden ist das durch einen gemeinsamen Freund, am Mikrofon gewissermaßen Julian Casablancas, den Sänger des Strokes. Ein richtig toller Titel und beileibe nicht der einzige aus dem Album, das jetzt soeben erschienen ist, das zweite von Digitalism. Das heißt I Love You Dude, hier sind sie. To kiss a total. 1 Live 4. Wir erinnern uns vielleicht, vor ziemlich genau einem Jahr kam das Debütalbum der britischen Formation Silver Columns raus. Yes and Dance, weiß der Henker. Irgendwie ist mir das in den Kopf gekommen, als ich den eben gehörten Track von Digitalism erstmals bei mir zu Hause hörte. Die Silver Columns aus Yes and Dance. Hier im Hintergrund kommt der Dead Boy mit einer wirklich wunderschönen Hausnummer. Wish You Were Here. Das hat jetzt nichts mit Pink Floyd oder so zu tun. Dead Boy, Wish You Were Here. Zeiten ändern sich. Für uns alle. aktuelle 12er vom Dead Boy Wish You Were Here. Ich nehme so fürchterlich gern das Wort Lush in den Mund. Denglisch, dafür wird man ja immer wieder auf die Anklagebank gesetzt. Aber Lush ist für meine Begriffe eigentlich schöner als mild. Das mit diesem fürchterlich harten T in der deutschen Sprache endet. Und das ist das, was ich Lush nennen würde. Der Dead Boy mit Wish You Were Here. Und im Prinzip auch ihn hier. Ein Phänomen, dieser Mann, eine Art Chamäleon. Giulio Bashmore, ich habe ihn hier schon häufiger gespielt, mal mit Tracks, die so ein bisschen in die das Dubstep-Genre reinfallen, obwohl sie durchaus dem Genre House zuzurechnen sind, mal mit wirklich lupenreinen House-Tracks, aber auch immer sehr mild, sehr, ich sag's nochmal, sehr lush. Wir hören Giulio Bashmore hier als Remixer, seinen Piano-Mix, von einem Titel, der aus Bristol kommt, von einem jungen dort lebenden Producer namens Christoph. The Force heißt dessen aktuelle 12er. Daraus hier The Force im Giulio Bashmore Piano Remix. Gleich die Infos auf 1 Live. Dann geht's hier weiter mit 1 Live 4. Lasst uns doch ein bisschen zumindest mal ganz kurz in das neue Album Lupercalia, heißt es, von Patrick Wolf hineinhören. Bis gleich. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. NATO bestätigt Beschuss eines Wohnhauses in Libyen. Zehntausende Spanier protestieren gegen Regierung und das Wetter morgen erst mit Sonne, später einzelne Schauer, maximal 20 Grad. Die NATO hat eingeräumt, bei einem Luftangriff in Libyen versehentlich ein Wohnhaus getroffen zu haben. Dabei wurden offenbar mehrere Zivilisten getötet. Nach Angaben des Oberkommandeurs des Libyen-Einsatzes war wahrscheinlich ein Systemfehler die Ursache. Es würden aber noch Ermittlungen laufen. Libysche Staatsmedien hatten berichtet, dass bei einem Luftangriff der NATO heute Morgen ein Wohnhaus in der Hauptstadt Tripolis zerstört worden ist. Die Regierung sprach von mindestens 9 Toten. Die Finanzminister der Euro-Länder beraten darüber, wie ein Staatsbankrott in Griechenland verhindert werden kann. Bei dem Treffen in Luxemburg diskutieren die Minister unter anderem über ein zweites Hilfsprogramm. Aus Luxemburg berichtet Leon Stäbe. In der Debatte um ein neues Hilfspaket für Athen geht es vor allem um die Frage, wie die Banken und Versicherungen an den Kosten beteiligt werden. Deutschland beharrt darauf, private Gläubiger substanziell in die Pflicht zu nehmen, allerdings auf freiwilliger Basis. Wie beides zusammengehen kann, ist allerdings noch unklar. Bundesfinanzminister Schäuble sagte zum Auftakt des Treffens, dass das Risiko einer Griechenland-Rettung nicht einseitig und allein von der Gemeinschaft der Steuerzahler getragen werden dürfe. In Spanien haben heute wieder zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert. In der Hauptstadt Madrid zogen die Demonstranten in einem Sternmarsch ins Zentrum und versammelten sich in der Nähe des Parlaments. Auch in Barcelona, Valencia und Sevilla gab es Proteste. Spanien hat mit mehr als 21% die höchste Arbeitslosigkeit im Euroraum. Fast jeder zweite junge Spanier hat keinen Job. Die Regierung steht wegen ihrer Sparmaßnahmen in der Kritik. Die großen Stromkonzerne wollen sich offenbar gegen den geplanten Atomausstieg wehren, und zwar mit einer Verfassungsklage. Einem Spiegelbericht zufolge haben die Unternehmen namhafte Anwaltskanzleien engagiert. Ziel ist demnach, Schadenersatz vom Staat in Milliardenhöhe durchzusetzen. Das geplante Atomgesetz der Bundesregierung sieht vor, alle Anlagen in Deutschland bis zum Jahr 2022 schrittweise abzuschalten. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht sinken die Werte auf 12 bis 9 Grad. Dazu viele Wolken und ein paar Schauer. Morgen ist es erst noch freundlich, später zieht es sich aber zu und vor allem südlich der Ruhr kann es auch leichten Regen geben. Dazu in Witten bis zu 15 Grad, in Bünde 16 und Karst schafft bis zu 17 Grad. Auch am Dienstag wechselhaft, aber ein bisschen wärmer. Stauschau. Alles frei. Eins live. Vier. Ich möchte weitermachen, oder ich starte besser zu den Highlights der letzten Tage, Wochen könnte man direkt auch sagen. Was Veröffentlichungen betrifft, gehört ganz sicherlich das neue Album der amerikanischen Band Bon Iver. Wer sich mit der jüngeren, ich sag mal, Biografie oder den jüngeren Tätigkeiten des Kopfes dieser Band beschäftigt, Justin Vernon ist das, der wird früher oder später unter anderem auf dem aktuellen Album von Kanye West landen, beziehungsweise auf dieses Album stoßen, denn auch dort hat Justin Vernon seine Stimme hinterlassen. Es gibt aber noch andere Spuren, die zu Bands führen, wie zum Beispiel Volcano Choir oder auch die Gangs, die ich heute im Laufe dieser Sendung noch spielen möchte. Eine 25-köpfige Band oder eine Band, bei der bis zu 25 Leute immer mal mitwirken. Vielleicht sollte man eher von einem Projekt reden. Und Mitglieder dieses losen Projektes sind auch zwei Leute, die ihrerseits wiederum die Stammkräfte einer amerikanischen Band sind, um die es jetzt zunächst gehen soll. The Rosebuds, wunderschönes Album, das teilweise mit sehr kargen Folksongs daherkommt, einige Titel aber auch regelrecht tanzbar macht. Loud Planes Fly Low heißt das Album der Rosebuds, aus dem ich hier zunächst jetzt Musik spielen möchte. Dieses Album ist soeben erschienen, The Rosebuds. We'll be right back. bread and cheese and fine white wine. Designer chic is a matter of time. Cause this is easier than you think. Or is this just another thing? Seen by millions nationally. It's down on his etiquette. Shouting fire is really it. Live 4. Den Namen dieser Band hatte ich zu Beginn der Show schon angekündigt. Ihr Album Party Store erschien bereits Anfang des Jahres. Aber sowas kann im Wust der Musik wirklich passieren. Es nützt gar nichts. Ich muss hier gar keine Romane erzählen. Das Ding ist komplett an mir vorbeigegangen. Vor einigen Tagen habe ich es jetzt zufällig entdeckt und natürlich sofort mitgenommen. Was anders soll man bei The Dirt Bombs schon machen? Die Gruppe kommt aus Detroit in den USA. Ihr Kopf Mick Collins ist einigen unter euch vielleicht sogar noch bekannt als Kopf einer ganz alten Band aus den 80ern, frühen 90er Jahren, The Gorries, die auf absoluten Underground-Labels, wie zum Beispiel dem damaligen Hamburger Label Crypt Records, ihre Sachen veröffentlicht haben. Die Dirt Bombs sind eigentlich eine Garage-Punk-Band, die aber schon immer ein sehr, sehr offenes Ohr für Funk- und Soul-Musik hatten. Nicht zuletzt natürlich durch ihren Kopf Mick Collins. Jetzt haben sie vor einer ganzen Reihe von Jahren auch mal Soul-Klassiker gecovert und tun dasselbe jetzt mit Techno- und House-Klassikern. Finde ich sensationell, wenngleich es eine Reihe von Leuten gibt, die sich an einem Stück auf diesem Album Party Store stören, das die stolze Länge von immerhin 21 Minuten erreicht. Und das ist ein Track von Carl Craig und seinem Inner City Orchestra. Ich habe hier gespielt eine Uraltnummer aus Anfang der 80er Jahre, Charivari, in der Version der Dirt Bombs, die im Original von einer im Grunde nicht sonderlich bekannten Formation verfasst wurde, nämlich A Number of Names. Soweit ich weiß, eine Gruppe junger Studenten aus Detroit, die diesen Track damals gemacht haben, der gleichwohl bekannt wurde. A Number of Names, Charivari, hier in der Version der Dirt Bombs. Jetzt wird es ein bisschen exotisch mit der in Berlin lebenden Barbara Panther und ihrem neuen selbstbetitelten Album. Every night I pray like a bitch that one day the poor will eat the rich and I don't care if that makes me a wah wah wah wah witch. Like Hannibal, the cannibal. Over to the other side. I'm heartless. Habe ich ein bisschen sehr deutsch ausgesprochen, Barbara Penta, so ist es vielleicht besser. Sie stammt aus Ruanda, lebt in Berlin. Das hier ist ihr erstes Album, also das Debütalbum. Und man darf das mit Fug und Recht wohl als eine Art von Jungle-Album bezeichnen. Nicht im Sinne des britischen Genres Jungle, sondern noch älter zurückgehend, einfach das, was Jungle wirklich im ursprünglichen Sinn bedeutet. Das ist ein positives, fröhliches Chaos der Geräusche und niemand kann so etwas auf eine hintergründige Art besser arrangieren und produzieren als der Brite Matthew Herbert, der das hier genau nämlich getan hat. Ein wunderschöner Track, wie ich finde, auch wenn hier natürlich stimmlich die Parallelen zu Björk vielleicht ein bisschen zu stark geraten sind, aber dieser Eindruck verflüchtigt sich über die Länge des kompletten Albums von Barbara Penta. Habe ich eben eigentlich Inner City Orchestra gesagt, ist ja fürchterlich. Gemeint war natürlich das Inner Zone Orchestra von Carl Craig. Gleichwohl covern die Dirt Bombs auch Inner City mit ihrem alten großen Hit Good Life. So, jetzt machen wir weiter mit dem amerikanischen Duo Yacht. We'll be right back.

the Hassel Audio 160 and rising. It's a body thing. 1Live 4. Jetzt habe ich aus Versehen hier diesen Regler hochgezogen. Ich wollte eigentlich ganz kurz was sagen. Wir haben doch eine Reihe von Tracks in einer Linie gehört. Gerade verklungen ist ein junger britischer Produzent namens Teeth, der eine 12er veröffentlicht hat, die man getrost als Doppel-A-Seite werten kann. CNT auf der A-Seite, Low Cut Champagne, von mir gespielt auf der B-Seite und typisch vielleicht für eine ganze Reihe von Titeln in England, die derzeit versuchen, wirklich eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Einflüsse im Grunde unter einen Hut zu bringen. Da hören wir Garage Beats, wir hören alte oder alt klingende technoide Flächen. Wir hören sehr heftige Vokalloops, die so ein bisschen auf den von mir jetzt auch schon immer wieder mal erwähnten Chicago Juke, diese unruhige Musik hindeuten. Der versucht, dieser Musik ein britisches Antlitz zu geben. Und Teeth steht da im Grunde nicht alleine mit dem Versuch solcher Bündelungen, wobei seine 12er wirklich überragend ist. Davor haben wir einen eher abstrakt driftenden Track von Elgato gehört, der heißt schlicht und ergreifend Music und findet sich auf einer Compilation, die ich hier auch schon mal vorgestellt habe, 116 and Rising, featured das britische Hessel Audio Label. Davor habe ich Bon Iver gespielt mit Musik aus dem neuen Album und einem vielleicht etwas überraschenden Track, der zumindest von weitem so Grüße ausschickt in Richtung Panda Bear Animal Collective, was im Übrigen auch für das Album des davor gespielten Artists gilt. Idiot Glee ist der Brite James Frehley. Sein Album Paddywhack tönt mich nicht so fürchterlich an von dieser Dancehall-artigen Nummer, die ich da eben gespielt habe, vielleicht mal abgesehen. So viel mal der vielen Worte. Hier kommt Locusolus mit einem Track, der heißt Little Boots und kommt im Emperor Machine Remix. We'll be right back. 1 Live 4, Locus Solus gerade gehört, dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze und auch zu der Musik, die hier anrollt von der Düsseldorfer Band Stabil Elite. We'll be right back. 1 Live hier, also das, was es wirklich hier zu sagen gäbe, wäre unsinnig, hier an dieser Stelle zu sagen, wo wir doch gleich die 1 Live Infos haben. Ich verschiebe das einige Minuten nach hinten. Die fünfköpfige Düsseldorfer Band Stabil Elite mit dem Titel Krautkamerad. So viel sei hier schon mal gesagt. Das ist Tom Weck. Bis gleich. Mit Peter Neuhaus um Mitternacht. Fehlgeleiteter NATO-Angriff trifft libysche Zivilisten. Euro-Finanzminister beraten über Hilfe für Griechenland und das Wetter morgen kühl und auch mal sonnig, später etwas Regen. Das Militärbündnis NATO hat bestätigt, in Libyens Hauptstadt Tripolis versehentlich ein Wohnhaus getroffen zu haben. Ursache war demnach ein Fehler in einem Waffensystem. Wie viele Menschen bei dem Luftangriff getötet wurden, ist unklar. Aus Brüssel berichtet Christoph Prössel. Der Oberbefehlshaber des Libyen-Einsatzes, General Bouchard, sagte, die NATO bedauere den Verlust unschuldiger Menschenleben. Die Untersuchungen zu dem Vorfall liefen noch. Angaben über eine mögliche Zahl von Opfern machte die NATO nicht. Der Angriff galt der NATO zufolge einem Raketenlager. Der Tod der Zivilisten ist ein schwerer Schlag für das Militärbündnis. Die Allianz hat den Schutz der Zivilbevölkerung als höchstes Ziel der Operation formuliert. Die Finanzminister der Euro-Länder beraten über weitere Hilfen für Griechenland. Es geht darum, wie eine Staatspleite verhindert werden kann. Kurz vor dem Treffen in Luxemburg warb Bundesfinanzminister Schäuble noch einmal dafür, dass sich auch Banken an der Rettung beteiligen. Dass klargestellt ist, dass das Risiko nicht einseitig alleine von der Gemeinschaft der Steuerzahler getragen werden wird. Darum geht's und dafür suchen wir eine Lösung. Im Gespräch ist, dass noch einmal bis zu 120 Milliarden Euro nötig sind, um einen Bankrott abzuwenden. In Griechenland gibt es weiter Widerstand gegen das Sparprogramm der Regierung. In Athen gingen am Abend etwa 10.000 Demonstranten auf die Straße. In Afghanistan haben sich die Taliban zu einem Anschlag auf einen Bundeswehrkonvoi bekannt. Dabei waren heute 3 afghanische Zivilisten getötet und 2 deutsche Soldaten leicht verletzt worden. Ein Sprengsatz war in der Nähe der Stadt Kunduz explodiert. In einem der angegriffenen Fahrzeuge saß der Kommandeur des deutschen Feldlagers. Nach Angaben der Bundeswehr war der Oberst aber nicht Ziel des Anschlags. Deutsche Einzelhändler haben für Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der EHEC-Epidemie einen Ausgleich gefordert. Der Chef des Handelsverbandes Deutschland, St. Johansa, sagte der Zeitung Weser-Kurier, dass die Umsätze zum Teil um ein Drittel zurückgegangen seien. Er kritisierte, dass Einzelhändler anders als Landwirte nicht entschädigt würden. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht gibt es noch einzelne Schauer bei 12 bis 9 Grad. Die neue Woche startet oft sonnig. Zum Nachmittag gibt es dann aber auch wieder mehr Wolken und vor allem im Süden von NRW auch etwas Regen. Die Höchstwerte morgen in Ibbenbüren und Bad Oeynhausen 16 Grad, in Düsseldorf 17. Am Dienstag etwas wärmer, aber weiter mit Schauern. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Okay, erlaubt an dieser Stelle den eben schon angedeuteten verbalen Rückgriff nochmal ganz kurz auf so ein paar Sachen, die mir persönlich auf dem Herzen liegen, die wir da im Übrigen auch eben gehört haben. Zum insgesamt achten Mal findet in dieser Woche das CO Pop Festival in Köln statt. Dieses Festival wurde anfangs ausgerufen nach dem Weggang der Popcom hin zu Berlin, diesem unglückseligen, für die Popcom unglückseligen Weggang. Das kann man mittlerweile ja wohl mit Fug und Recht sagen. Beabsichtigt war am Anfang eher, sagen wir mal, das elektronische Feld, das die Popcom hatte brachliegen lassen, wieder neu zu besetzen. Aber daraus ist ein unglaublich vitales, vielseitiges Festival inzwischen geworden, das versucht, zwischen Overground und Underground zu vermitteln und das in diesem Jahr ein wirklich tolles Programm auf die Beine gestellt hat. Das reicht von Hudson Mohawk über den eben gehörten ungelenken Störenfried, so würde ich ihn mal nennen, Tom Weck. Ich finde dieses Album Leisure Seizure einfach großartig. Man kann sich das mit etwas Mühe wirklich toll hören. Dann Gold Panda, Cloud Control, Janelle Monáe, Wir sind Helden, viele, viele andere mehr tummeln sich auf kleinen und großen Bühnen in Clubs und am Ende wird hier und da auch in Boutiquen und in vielen anderen Läden der ein oder andere DJ zu hören sein. Also vom 22. bis 26. zeigt sich Köln noch musikalischer, als die Stadt üblicherweise sowieso schon ist. Dann gibt es eine Festivalhymne und diese Festivalhymne stammt von der eben gehörten jungen Düsseldorfer fünfköpfigen Band Stabil Elite. Und bei dieser Festivalhymne handelt es sich um den Titel Gold. Der ist gleichzeitig Titeltrack der aktuellen EP von Stabil Elite, auf der sich neben anderen Tracks auch der eben gespielte Krautkamerad befindet. Jetzt hatte ich das Glück, die Band gestern mal live zu sehen in Düsseldorf im Rahmen einer Veranstaltung, die da stattfindet, die Junge Nacht, einmal im Jahr. Eine, wenn man so will, Zusammenarbeit zwischen der Düsseldorfer Uni und dem Museum Kunstpalast. Also schön im Museum Kunstpalast auch Gespräche, Kunst, DJs, Live-Musik. Eine wunderschöne Veranstaltung. Und das, was die Gruppe auf der Bühne zelebriert hat, hat mich wirklich beeindruckt. Das ging weit über das hinaus, was wir eben als, wenn man so will, Krautrock-Dancefloor gehört haben. Da gab es auch Innehalten, Vertiefungen, wunderschöne, interessante, vor allen Dingen Tonmalereien, die auch vor Dissonanzen nicht zurückschreckten. Ein sehr mutiger Auftritt, der das erwartungsvolle Publikum zwang, auch mal zurückzugehen, innezuhalten, was die Leute aber zum allergrößten Teil sehr gerne getan haben. Entsprechend wurde dieser Auftritt stark beklatscht von Stabil Elite. So viel mal dazu. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen viel geredet, aber sei es drum. Hier ist ein Mann namens D-Tron mit dem Titel The Juggler. Bump, bump. Im letzten Jahr erschien ein hochgelobtes Album eines kanadischen Duos mit dem Namen Art Department. Dieses Album trug bzw. trägt den Titel The Drawing Board und beherbergte auch einen Titel namens Without You, der so etwas wie einen technischen Fehler hatte. Bei der Überspielung nämlich, ich habe das nachgelesen, lief ein Kanal, aus welchen Gründen auch immer, zu langsam und pitchte die Gesangsstimme so ein bisschen runter, was den beiden mit diesem Titel so ein bisschen den Ruf einbrachte oder das Image, es würde sich um Gothic House handeln. Das war natürlich so nicht beabsichtigt, aber ganz unabhängig davon haben Art Department wirklich fantastische Qualitäten, was sich auch im jetzt folgenden Track niederschlägt. Der heißt We Call Love, ist eine Auskopplung mit den entsprechenden Remixen. Und diesen Remix hier, den ich spiele, besorgt ein Mann, den ich eben als Locusolus schon mit seinem selbstbetitelten Album gespielt habe, DJ Harvey Brassett nämlich. Der Mann kommt aus England, ist ewig lange dabei, hat sich früher auch schon in Hip-Hop- und sogar Punk-Kreisen bewegt und ist mit seiner damaligen Punk-Band Ersatz sogar von John Peel mal gespielt worden. Art Department, We Call Love, hier im DJ Harvey Remix. Thank you. John Convex, eine Hälfte des britischen Duos Instrumental, hier als John Convex. Mit dem Titel Convexations auf dem 3024-Label des Holländers Martin Dijkers. Step. 1 Live 4. Was bin ich manchmal froh, dass diese Sendung selbst im Hochsommer innerhalb der Tage, die so gemeinhin die längsten Tage des Jahres sind, so spät angesiedelt ist, dass man hier immer noch solide Phasen von Dunkelheit erleben darf. Und für diese Dunkelheit ist die Platte, die ich gerade gespielt habe, wie geschaffen. Obwohl ich der Meinung bin, dass man Musik nicht unbedingt immer und bei jeder Gelegenheit an Helligkeit, Wetter und solche Dinge koppeln sollte. Aber das sind so großartige Schlieren, die so leichten Blues, Noise, so was Vages, Schwebendes haben, von der Amerikanerin EMA. Das sind drei Buchstaben, EMA, und wenn ich sie EMA ausspreche, dann deshalb, weil diese drei Buchstaben für ihre Namen stehen, Erica M. Anderson, also EMA, so vielleicht auch. Ihr Album vor wenigen Tagen erschien, trägt den Titel Past Life, Martyred Saints, und daraus habe ich hier gerade Musik gespielt. Ein ganz tolles Album, finde ich, ist das. Davor die oder der Funk Ethics. Ich kenne diesen Artist nicht, aber auch dieser Titel ist mir aufgefallen innerhalb der Skala an Tracks, die die Brownswood Electric Compilation aufweist. Dieses Brownswood Label, ich sage das auch bei dieser Gelegenheit nochmal, ist ein Label, das Giles Peterson, der englische Radio-DJ und auch DJ mithin, vor geraumer Zeit schon ins Leben gerufen hat und auf dem er sich weitgehend sehr geschmackvoll bewegt. Nicht jede einzelne Veröffentlichung finde ich persönlich jetzt super toll, aber den Sampler hier, der versucht, so die Post-Bass-Musik weltweit einzufangen, den finde ich doch schon sehr gelungen. Davor haben wir John Convex gehört mit Convexations, aber das hatte ich, glaube ich, gesagt. Ein Elektrofunk, der aber auch so nebelhornartige Sounds hatte, die diesen Titel auch so ein bisschen in etwas düstere Gefilde treiben. So viel mal zu den gerade gehörten Sachen. Wir kommen jetzt zu einer Band, die ich, glaube ich, namentlich schon erwähnt habe, als ich von der jüngeren Biografie von Justin Vernon sprach, dem Kopf der amerikanischen Band Bon Iver, die jetzt dieses großartige Album veröffentlicht haben, Bon Iver, Bon Iver, so heißt es. Und die Rede ist von Gangs, diesem 20-25-köpfigen Projekt, das bereits im letzten Jahr ein allerdings weithin übersehenes Album veröffentlicht hat. Related heißt das. Und aus diesem Album spiele ich mal einen Titel, den einige von euch möglicherweise erkennen werden. Handelt es sich doch um eine Coverversion des alten Godley & Crane Klassikers Cry. house of many days. Just lay me on the floor, hard and cool as slate. You know I love it more and more than before I ran. It triggers off so many hurts, hurtful words and broken plates. Just when those big arms lift up, fall in love with no time to stay. Eins Live 4, auch dieser Titel hat so breite Schwingen, die mir irgendwie in Erinnerung gekommen sind, als ich nochmal durch die Gangs-Platte und insbesondere den eben gehörten Titel Cry gehört habe. Grant Lee Buffalo, eine Band um Grant Lee Phillips. Anfang der 90er Jahre erschien das Album Fussy, aus dem ich gerade den Titeltrack gespielt habe, und verhieß der Band eigentlich nur das Beste. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. An die Qualität dieses Albums konnten Grant Lee Buffalo eigentlich nie wieder so richtig anschließen. Ich bin auch gar nicht sicher, ob der gerade gehörte Titel vielleicht inzwischen so ein bisschen magazinverseucht ist, aber er gefällt mir offen gestanden bis heute. Und jetzt können wir es eh nicht mehr rückgängig machen. Ich meine, ich habe ihn ja gespielt. Und möchte, wir haben ja heute schon einen Titel aus dem neuen Bon Iver Album gehört. Dazu habe ich hier und da mal ein paar Neben- oder Seitenkommentare zu diesem Album oder Erwähnungen fallen lassen. Ich möchte aber auf dieses Album nochmal etwas massiver zurückkommen als mit dem zuvor gehörten 2,5 Minuten Titel. Bon Iver, so heißt das neue Album der Band um Justin Vernon. Und erstaunlicherweise gibt es im Tracklisting einige Titel, die den Eindruck erwecken, hier handelte es sich um authentische, tatsächliche, reale Ortsnamen. Das betrifft zum Beispiel die beiden Titel, die ich jetzt in einer Linie spiele, Lisbon, Ohio und Beth Rest. Also Rest steht wahrscheinlich für den Rest der Welt und Beth möglicherweise für Bethlehem. Denn irgendwo hat dieses Album eine religiöse Note, der ich, wie ich gestehen muss, noch nicht ganz auf die Schliche gekommen bin. Ich hatte vor einigen Tagen den Titel Hinnom, Texas gespielt und einfach der Neugier folgend mal versucht, diesen Ort Hinnom in Texas zu finden. Dabei bin ich fürchterlich gescheitert und konnte, ihr wisst ja, wo man gemeinhin recherchiert, natürlich im Netz, konnte gerade mal einen Hinweis ergattern, der in Richtung Bibel zielte. Jetzt hätte ich vielleicht die ganze Bibel durchlesen müssen bis zum heutigen Tage. Das habe ich nun blöderweise nicht geschafft und muss mich jetzt auf Gehörtes bzw. Angelesenes verlassen. Demzufolge ist Hinnom nämlich ein Ort nicht in Texas, sondern ein Tal, laut Bibel südlich von Jerusalem, mit einer Stelle, in der ein fürchterliches Feuer wütet und in diesem Feuer sind, so habe ich es gelesen, Kinder dem Gott, dem Ungott, so muss man besser sagen, Moloch geopfert worden, also ganz schlimme Geschichten sind da passiert, in Hinnom, eben nicht in Texas, sondern in diesem Tal südlich von Jerusalem. Wenn ich das jetzt nicht hundertprozentig wiedergegeben habe, schlagt mich bitte nicht tot. Wir hören auch im Übrigen nicht Hinnom, Texas, sondern wie ich schon sagte, Lisbon, Ohio und Beth Rest. Hier sind Bon Iver. Bon Iver. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir, bei euch verabschieden, mich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit hier natürlich dann wieder hören. Mein Name ist Klaus Fier. Also, ciao, ciao.